Abschnitt 1 aus Die Geschichte meines Zeitgenossen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Geschichte meines Zeitgenossen von Wladimir Korolenko, übersetzt von Rosa Luxemburg. Einleitung von Rosa Luxemburg, Teil 1. Meine Seele von dreierlei Nationalität fand endlich eine Heimat. Es war das vor allem die russische Literatur, sagt Korolenko in seinen Lebenserinnerungen. Die Literatur, die für Korolenko Vaterland, Heimat, Nationalität und deren Zierde er selbst geworden, ist ihrer Geschichte nach eine einzig dastehende Erscheinung. Ganze Jahrhunderte, das Mittelalter und die Neuzeit hindurch, bis zum letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, herrschte in Russland finstere Nacht, Friedhofsstille, Barbarei. Keine gebildete Schriftsprache, keine eigene Metrik, keine wissenschaftliche Literatur, kein Buchhandel, keine Bibliotheken, keine Zeitschriften, keine Mittelpunkte des geistigen Lebens. Der Golfstrom der Renaissance, der sämtliche Länder Europas bespült und einen blühenden Garten der Weltliteratur hervorgezaubert hat, die aufrüttelnden Stürme der Reformation, der Gluthauch der Philosophie des 18. Jahrhunderts, all das hat Russland unberührt gelassen. Das Zarenreich besaß noch keine Organe, um die Lichtstrahlen der westlichen Kultur aufzufangen, keinen geistigen Humusboden, um sich ihre Keime anzueignen. Die spärlichen literarischen Denkmäler jener Zeiten muten heute durch ihre fremdartige Hässlichkeit wie Kunsterzeugnisse der Salomoninseln oder der Neuen Hebriden an. Zwischen ihnen und der Kunst des Westens besteht anscheinend keine Wesensverwandtschaft, kein inneres Band. Dann geschieht etwas wie ein Wunder. Nach einigen schüchternen Anläufen zur Schaffung einer nationalen Geistesbewegung gegen Ausgang des 18. Jahrhunderts zünden die napoleonischen Kriege wie ein Blitz, sowohl durch die tiefste Erniedrigung Russlands, die zum ersten Mal das nationale Bewusstsein im Zarenreich weckt, wie später durch die Triumphe der Koalition, welche die russische intelligente Jugend nach dem Westen, nach Paris, ins Herz der europäischen Kultur führen und mit einer neuen Welt in Berührung bringen. Wie über Nacht blüht eine russische Literatur auf, die fertig im schimmernden Rüstzeug wie Minerva aus Jupiters Haupte steigt, eine eigene nationale Kunstform, eine Sprache, die den Wohllaut der italienischen mit der männlichen Kraft der englischen und dem Adel sowie dem Tiefsinn der deutschen paart, ein übersprudelnder Reichtum an Talenten, an strahlender Schönheit, an Gedanken und Empfindungen. Die lange finstere Nacht, die Friedhofsruhe war Schein, war Trugbild. Die Lichtstrahlen aus dem Westen blieben nur als latente Kraft verborgen. Die Keime der Kultur warteten nur in der Scholle auf günstigen Augenblick, um zu treiben. Die russische Literatur stand auf einmal da als unverkennbares Glied der europäischen Literatur. In ihren Adern kreiste das Blut Dantes, Rabelais, Shakespeares, Byrons, Lessings, Goethes. Sie holte mit einem Löwensprung die Versäumnisse eines Jahrtausends nach und trat in den Familienkreis der Weltliteratur als Ebenbürtige ein. Ein merkwürdiger Rhythmus, dies in der Geschichte der russischen Literatur, und eine merkwürdige Analogie zu der jüngsten politischen Entwicklung Russlands, was wohl geeignet ist, manch braves Schulmeisterlein aus dem Konzept zu bringen. Was aber das Kennzeichnende dieser so jäh emporgesprossenen russischen Literatur ist, dass sie aus Opposition zu dem herrschenden Regime aus Kampfgeist geboren wurde. Dies Zeichen trägt sie sichtbar das ganze 19. Jahrhundert hindurch. Daraus erklärt sich der Reichtum und die Tiefe ihres geistigen Gehalts, die Vollendung und Originalität ihrer künstlerischen Form, namentlich aber ihre schöpferische und bewegende soziale Kraft. Die russische Literatur war unter dem Zarismus wie in keinem Lande und zu keiner Zeit eine Macht im öffentlichen Leben geworden. Und sie blieb ein Jahrhundert lang auf dem Posten, bis sie von der materiellen Macht der Volksmassen abgelöst, bis das Wort zum Fleisch ward. Die schöne Literatur war es, die dem halbasiatischen Despotenstaat einen Platz in der Weltkultur erobert, die vom Absolutismus aufgerichtete chinesische Mauer durchbrochen und eine Brücke zum Westen geschlagen hatte, um hier nicht nur als Nehmende, sondern auch als Gebende, nicht bloß als Schülerin, sondern auch als Meisterin zu erscheinen. Man braucht nur die drei Namen Tolstoi, Gogol, Dostojewski zu nennen. In seinen Erinnerungen charakterisiert Korolenko seinen Vater, einen Staatsbeamten aus der Zeit der Leibeigenschaft in Russland, als typischen Vertreter der Psychologie ehrlicher Leute jener Generation. Vater Korolenko fühlte sich lediglich für seine persönlichen Handlungen verantwortlich. Das nagende Gefühl der Verantwortlichkeit für das soziale Unrecht war ihm fremd. Gott, Zar und Gesetz waren für ihn über jede Kritik erhaben. Als Kreisrichter fühlte er sich nur berufen, die Gesetze mit peinlichster Gewissenhaftigkeit zur Anwendung zu bringen. Dass die Gesetze selbst untauglich sein mögen, das schlägt in die Verantwortlichkeit des Zaren vor Gott. Er, der Richter, ist für die Gesetze so wenig verantwortlich wie dafür, dass der Blitz vom hohen Himmel manchmal ein unschuldiges Kindlein erschlägt. Die sozialen Zustände im Ganzen gehörten für die Generation der 40er und 50er Jahre in Russland in den Bereich des Elementaren, Unerschütterlichen. Das widerstandslose Milieu wusste sich unter der Zuchtrute der Obrigkeit nur wie unter dem Anprall des Wirbelwindes zu beugen, hoffend und harrend, dass das Ungemach vorübergehen möge. Ja, sagte Korolenko, das war eine Weltanschauung aus einem Guss, eine Art unerschütterlichen Gleichgewichts der Gewissen. Ihre inneren Grundlagen wurden nicht durch Selbstanalyse unterwühlt, und die ehrlichen Leute jener Zeit kannten den tiefen inneren Zwiespalt nicht, der sich aus dem Gefühl der persönlichen Verantwortlichkeit für die ganze Gesellschaftsordnung ergibt. Nur eine solche Weltanschauung sei das echte Fundament des Gottesgnadentums, und solange diese Weltanschauung noch unerschütterlich bestehe, sei die Macht des Absolutismus groß. Es wäre verfehlt, die von Korolenko charakterisierte Psychologie als spezifisch russisch oder nur mit der Periode der Leibeigenschaft verbunden zu betrachten. Jene Stimmung der Gesellschaft, die frei von nagender Selbstanalyse und innerem Zwiespalt die gottgewollten Abhängigkeiten wie etwas Elementares empfindet und die Fügungen der Geschichte als eine Art Himmelsschickung hinnimmt, für die man so wenig verantwortlich sei wie dafür, dass der Blitz manchmal ein unschuldiges Kindlein erschlägt, kann sich mit verschiedensten politischen und sozialen Systemen vertragen. Sie ist auch in der Tat noch unter modernen Verhältnissen anzutreffen. Sie war namentlich bezeichnend für die Psychologie der deutschen Gesellschaft während der ganzen Dauer des Weltkrieges. In Russland fing dieses unerschütterliche Gleichgewicht der Gewissen in breiten Kreisen der Intelligenz schon in den 60er Jahren zu bröckeln an. Korolenko schildert in anschaulicher Weise jenen geistigen Umschwung der russischen Gesellschaft, wobei er zeigt, wie gerade seine Generation die leibeigene Psychologie überwunden hatte und von einer neuen Zeitströmung ergriffen wurde, deren vorherrschende Note der zernagende, qualvolle, aber schöpferische Geist der sozialen Verantwortlichkeit war. Diesen hohen Bürgersinn in der russischen Gesellschaft geweckt, die tiefste psychologische Wurzel des Absolutismus unterwühlt zu haben, ist das Verdienst der russischen Literatur. Sie hat ihrerseits von Anbeginn ihrer Laufbahn seit Anfang des 19. Jahrhunderts nie die soziale Verantwortlichkeit verleugnet, nie den zernagenden, qualvollen Geist der gesellschaftlichen Kritik vergessen. Seit sie mit Puschkin und Lermontow in unvergleichlichem Glanz eine sichtbare Fahne vor der Gesellschaft aufgerollt hatte, war ihr Lebensprinzip der Kampf gegen Finsternis, Unkultur und Bedrückung. Sie rüttelte mit verzweifelter Kraft an den sozialen und politischen Ketten, scheuerte sich an ihnen wund und zahlte ehrlich die Kosten des Kampfes mit ihrem Herzblut. In keinem anderen Lande ist eine so auffallende Kurzlebigkeit der hervorragendsten Vertreter der Literatur zu beobachten wie in Russland. Zu Dutzenden starben und verdarben sie im blühenden Mannesalter, fast noch im Jünglingsalter von 26, 27 Jahren oder, wenn es hochging, kaum über 40 Jahre alt, durch den Strang, durch direkten oder als Duell verkleideten Selbstmord, Irrsinn, vorzeitige Erschöpfung. So der edle Freiheitsdichter Rylejew, der als Führer des Dekabristenaufstandes im Jahre 1826 hingerichtet wurde. So Puschkin und Lermontow, die genialen Schöpfer der russischen Dichtkunst, beide Opfer des Duells, mit ihrem ganzen Kreis aufblühender Talente. So der Begründer der literarischen Kritik und Verfechter der Hegelschen Philosophie in Russland, Bielinski, sowie Dobroljubow. So der ausgezeichnete, zarte Poet Koltsow, dessen Lieder vielfach wie verwilderte Gärtnerblumen in die russische Volkspoesie hineingewachsen sind. So der Schöpfer der russischen Komödie, Gottfried, und sein größerer Nachfolger Gogol. So erst wieder in neuerer Zeit die beiden glänzenden Novellendichter Garschin und Tschechow. Andere schmachteten Jahrzehnte im Kerker, im Zuchthause, in der Verbannung, wie der Begründer der russischen Journalistik Nabokov, wie der Dekabristenführer Bestuschew, wie Fürst Odojewski, Alexander von Herzen, wie Dostojewski, Tschernyschewski, Schewtschenko, Korolenko. Turgenew erzählt gelegentlich, dass er zum ersten Mal irgendwo bei Berlin das Trillern der Lerche mit vollem Bewusstsein genossen habe. Diese beiläufige Bemerkung scheint mir sehr charakteristisch. Die Lerchen trillern in Russland nicht weniger schön als in Deutschland. Das gewaltige russische Reich birgt so viele und so mannigfaltige Naturschönheiten, dass ein empfängliches poetisches Gemüt auf jedem Schritt Gelegenheit findet, im Gefühl der Naturfreude restlos aufzugehen. Was einen Turgenew an dem ungetrübten Genuss der Naturschönheit in seinem eigenen Vaterlande hinderte, war eben die peinigende Disharmonie der gesellschaftlichen Verhältnisse, das ständige drückende Gefühl der Verantwortlichkeit für die schreienden sozialen und politischen Zustände, das man nie loswerden konnte und das tief im Innern bohrend keinen Augenblick völligen Selbstvergessens aufkommen ließ. Erst im Auslande, wenn er die tausend niederdrückenden Bilder der Heimat hinter sich gelassen hatte und fremden Verhältnissen gegenüberstand, deren wohlgeordnete Außenseite und materielle Kultur den Russen seit jeher naiv imponierte, vermochte ein russischer Dichter sich unbekümmert aus voller Brust dem Gefühl der Naturfreude hinzugeben. Nichts irriger freilich, als sich danach die russische Literatur als Tendenzkunst in rohem Sinne, schmetternde Freiheitsfanfare, arme Leutemalerei vorzustellen oder gar alle russischen Dichter für Revolutionäre, zum Mindesten für Fortschrittler zu halten. Schablonen wie Reaktionär oder Fortschrittler besagen an sich in der Kunst noch wenig. Dostojewski ist, zumal in seinen späteren Schriften, ausgesprochener Reaktionär, frömmelnder Mystiker und Sozialistenhasser. Seine Schilderungen der russischen Revolutionäre sind boshafte Karikaturen. Tolstois mystische Lehren schillern zumindest in reaktionären Tendenzen. Und doch wirken auf uns beide in ihren Werken aufrüttelnd, erhebend, befreiend. Das macht nicht ihr Ausgangspunkt ist reaktionär, nicht sozialer Hass, Engherzigkeit, Kastenegoismus, Festhalten an dem Bestehenden beherrschen ihr Denken und Fühlen, sondern umgekehrt, weitherzigste Menschenliebe und tiefstes Verantwortlichkeitsgefühl für soziales Unrecht. Gerade der Reaktionär Dostojewski ist der künstlerische Anwalt der Erniedrigten und Enterbten, wie der Titel eines seiner Werke lautet. Nur die Schlüsse, zu denen er, wie Tolstoi, jeder in seiner Art, gelangen, nur der Ausweg, den sie aus dem gesellschaftlichen Labyrinth zu finden glauben, führt auf Abwege der Mystik und Askese. Doch beim wahren Künstler ist das soziale Rezept, das er empfiehlt, Nebensache. Die Quelle seiner Kunst, ihr belebender Geist, nicht das Ziel, das er sich bewusst steckt, ist das Ausschlaggebende. Ebenso kann man in der russischen Literatur, wenn auch in beträchtlich kleinerem Format, eine Richtung finden, die statt der tiefen, weltumspannenden Ideen eines Tolstoi oder Dostojewski bescheidenere Ideale, materielle Kultur, modernen Fortschritt, bürgerliche Tüchtigkeit propagiert. Zu den talentvollsten Vertretern dieser Richtung gehören von der älteren Generation Gontscharow, von der jüngeren Tschechow. Hat doch letzterer aus Oppositionsgeist gegen die asketisch moralisierende Tendenz Tolstois seinerzeit den charakteristischen Ausspruch getan, Dampf und Elektrizität enthielten mehr Menschenliebe als geschlechtliche Keuschheit und Vegetarianismus. Aber auch diese etwas nüchterne, kulturträgerische Richtung atmet in Russland naturgemäß nicht wie bei französischen oder deutschen Schilderern des Just-Milieu satte Philistrosität und Plattheit, sondern jugendlichen aufrüttelnden Drang zur Kultur, zur persönlichen Würde und Initiative. Zumal Gontscharow hat sich in seinem Oblomow zu einem Bild der menschlichen Indolenz aufgeschwungen, das in der Galerie der großen Menschheitstypen von allgemeiner Gültigkeit einen Platz verdient. Es gibt in der russischen Literatur endlich auch Vertreter der Dekadenz. Eines der goldglänzenden Talente der Gorki-Generation muss hierher gezählt werden, Leonid Andrejew, dessen Kunst eine schaudererregende, modrige Grabluft ausströmt, unter deren Hauch jeder Lebensmut welkt. Aber Wurzel und Wesen dieser russischen Dekadenz sind derjenigen eines Baudelaire oder eines D'Annunzio diametral entgegengesetzt. Hier liegt im Grunde nur Übersättigung mit der modernen Kultur, ein im Ausdruck höchst raffinierter, im Kern sehr robuster Egoismus, der seine Befriedigung im normalen Dasein mehr findet und deshalb nach giftigen Anregungsmitteln greift. Bei Andrejew fließt die Hoffnungslosigkeit aus einem Gemüt, das unter dem Ansturm niederdrückender sozialer Verhältnisse von Schmerz überwältigt ist. Andrejew hat, wie die Besten der russischen Literatur, tief in die mannigfachen Leiden der Menschheit geblickt. Er hat den japanischen Krieg, die erste Revolutionsperiode, die Schrecken der Konterrevolution 1907-11 erlebt und hat sie in erschütternden Bildern wie »Das rote Lachen«, »Die Geschichte von den sieben Gehängten« und anderen mehr geschildert. Nun geht es ihm wie seinem Lazarus, der von der Küste des Schattenreiches zurückgekehrt, den Hauch des Grabes nicht mehr überwinden kann und unter Lebenden wandelt als ein vom Tode halb verspeister Brocken. Der Ursprung dieser Dekadenz ist typisch russisch. Es ist das Übermaß an sozialem Mitgefühl, unter dem die Aktions- und Widerstandsfähigkeit des Individuums zusammenbricht. Dieses soziale Mitgefühl ist es eben, was die Eigenart und künstlerische Größe der russischen Literatur bedingt. Ergreifen und erschüttern kann nur, wer selbst ergriffen und erschüttert ist. Talent und Genie sind freilich in jedem einzelnen Falle eine Gabe Gottes. Aber das größte Talent allein reicht zur nachhaltigen Wirkung nicht aus. Wer dürfte dem Abate Monti Talent oder sogar Genie absprechen, der in dantischen Terzinen bald die Ermordung des Gesandten der Französischen Revolution durch den römischen Pöbel, bald die Siege dieser Revolution selbst, bald die Österreicher, bald das Direktorium, bald auf der Flucht vor den Russen den tollen Sumarow, dann wieder Napoleon und wieder den Kaiser Franz besang, jederzeit jedem Sieger mit Nachtigallentönen ins Ohr schluchzend, wer möchte das große Talent eines Sainte-Beuve, des Schöpfers des literarischen Essay, in Abrede stellen, der mit seiner blendenden Feder so ziemlich in allen politischen Lagern Frankreichs nacheinander Dienste tat, um heute zu verbrennen, was er gestern anbetete und umgekehrt. Zur bleibenden Wirkung, zur wirklichen Erziehung der Gesellschaft gehört mehr als Talent. Dichterische Persönlichkeit, Charakter, Individualität, die im Felsgrund einer geschlossenen großen Weltanschauung verankert sind. Die Weltanschauung ist es eben, das fein vibrierende soziale Gewissen der russischen Literatur, das ihren Blick für die Psychologie der verschiedenen Charaktere, Typen, sozialen Lagen der Menschen so außerordentlich geschärft. Es ist das schmerzlich zuckende Mitfühlen, das ihr bei ihren Schilderungen Farben von dieser leuchtenden Pracht eingegeben. Es ist das rastlos Suchende über die gesellschaftlichen Rätsel, Grübelnde, was sie befähigt hat, den gesellschaftlichen Bau in seiner ganzen Größe und inneren Verschlungenheit mit künstlerischem Auge zu erschauen und in gewaltigen Werten festzuhalten. Mord und Verbrechen passieren überall und alle Tage. Der Friseurgehilfe X hat die Rentiere J ermordet und beraubt. Die Strafkammer Z hat ihn zum Tode verurteilt. Solche Notizen von drei Zeilen aus dem Reich liest jeder in seiner Morgenzeitung, streift sie mit gleichgültigem Blick und weiter nach den letzten Nachrichten vom Rennplatz oder nach dem neuen Wochenspielplan der Theater zu suchen. Wer außer der Kriminalpolizei, den Staatsanwälten und Statistikern interessiert sich für Mordfälle? Höchstens der Detektivroman und das Kinodrama. Dostojewski ist durch die Tatsache, dass ein Mensch einen Menschen ermorden kann, dass solches alle Tage neben uns, mitten in unserer Zivilisation, Wand an Wand mit unserem bürgerlichen Hausfrieden passieren kann, bis auf den Grund der Seele erschüttert, wie für Hamlet durch das Verbrechen seiner Mutter alle Bande der Menschheit aufgelöst, die Welt aus den Fugen ist, so für Dostojewski angesichts der Tatsache, dass ein Mensch einen Menschen ermorden kann. Er findet keine Ruhe. Er fühlt die Verantwortung, die auf ihm wie auf jedem von uns für dies Entsetzliche lastet. Er muss sich die Psyche des Mörders klarmachen, seinen Leiden, seinen Qualen bis in die verborgenste Falte seines Herzens nachspüren. Er hat diese Foltern alle durchgekostet und ist geblendet durch die furchtbare Erkenntnis, der Mörder ist selbst das unglücklichste Opfer der Gesellschaft. Nun ruft Dostojewski mit furchtbarer Stimme Alarm. Er weckt uns aus der stupiden Gleichgültigkeit des zivilisierten Egoismus, der den Mörder dem Kriminalkommissar, dem Staatsanwalt und dem Henker oder dem Zuchthaus überantwortet und damit erledigt zu haben wähnt. Dostojewski zwingt uns, alle Martern des Mörders mitzuerleben und wirft uns zum Schluss vernichtet zu Boden, wer einmal seinen Raskolnikow, wer das Verhör Dimitri Karamasows in der Nacht nach der Ermordung seines Vaters, wer die Memoiren aus dem Toten Hause erlebt hat, wird sich nie in das Schneckenhaus des Philistertums und des selbstzufriedenen Egoismus mehr zurückfinden können. Die Romane Dostojewskis sind die furchtbarste Anklage gegen die bürgerliche Gesellschaft, der er ins Gesicht schleudert, der wahre Mörder, der Mörder der Menschenseelen bist du. Niemand versteht an der Gesellschaft für ihre an dem Einzelnen begangenen Verbrechen so grausame Rache zu nehmen, sie so raffiniert auf die Folter zu spannen wie Dostojewski, dies sein spezifisches Talent. Aber alle führenden Geister der russischen Literatur empfinden ebenso den Mord als eine Anklage gegen die bestehenden Verhältnisse, als ein Verbrechen an dem Mörder als Menschen, für das wir alle, jeder Einzelne, verantwortlich sind. Daher kehren die größten Talente wie fasziniert immer wieder zum Thema des großen Kriminalverbrechens zurück, um es uns in höchsten Kunstwerken vor die Augen zu führen, uns aus der gedankenlosen Ruhe aufzuscheuchen. Tolstoi in der Macht der Finsternis und in der Auferstehung, Gorki im Nachtasyl und in den drei Menschen, Korolenko in der Erzählung Der Wald rauscht und in seinem wunderbaren sibirischen Totschläger. Die Prostitution ist so wenig eine spezifische russische Erscheinung wie die Tuberkulose. Sie ist vielmehr die internationalste Einrichtung des gesellschaftlichen Lebens. Nur, dass auch sie, trotzdem sie mitten im modernen Leben eine beinahe beherrschende Rolle spielt, offiziell im Sinne der konventionellen Lüge nicht als normaler Bestandteil der heutigen Gesellschaft gilt, sondern als angeblich außerhalb ihrer Pfähle befindlich, als ihr Auswurf behandelt wird. Die russische Literatur behandelt die Prostituierte nicht in dem pikanten Stil eines Boudoir-Romans oder mit weinerlicher Sentimentalität der Tendenzbücher, auch nicht als eine geheimnisvolle reißende Bestie, einen Erdgeist. Keine Literatur der Welt enthält Schilderungen von grausamerem Realismus als das grandiose Bild der Orgie in den Karamasows oder die tolstoische Auferstehung. Der russische Künstler sieht aber in der Prostituierten bei alledem nicht die Gefallene, sondern einen Menschen, dessen Psyche, Leiden und innere Kämpfe all sein Mitgefühl beanspruchen. Er adelt die Prostituierte und verschafft ihr Genugtuung für das an ihr begangene Verbrechen der Gesellschaft, indem er sie mit den holdesten und reinsten Typen der Weiblichkeit um das Herz des Mannes wetteifern lässt. Er krönt ihr Haupt mit Rosen und erhebt sie, wie Mahadeu die Bajadere aus dem Fegefeuer ihrer Korruption und ihrer seelischen Qualen in die Höhe sittlicher Reinheit und weiblichen Heldentums. Doch nicht nur krasse Sondererscheinungen auf dem grauen Hintergrund des Alltagslebens, auch dieses Leben selbst, der Durchschnittsmensch mit seiner Misere, flößen dem sozial geschärften Blick der russischen Literatur ein tiefes Interesse ein. Menschliches Glück, sagt Korolenko in einer seiner Erzählungen, ehrliches menschliches Glück hat für die Seele etwas Heilendes und Aufrichtendes. Und ich denke mir immer, wissen Sie, dass die Menschen eigentlich verpflichtet sind, glücklich zu sein? In einer anderen Erzählung, die ein Paradox betitelt ist, legt er einem ohne Arme geborenen Krüppel die Worte in den Mund: Der Mensch ist für das Glück geschaffen wie der Vogel zum Fliegen. Im Munde der elenden Missgeburt ist eine solche Maxime wie ein offensichtliches Paradox. Für Tausende und Millionen von Menschen sind es aber nicht zufällige körperliche Gebrechen, sondern soziale Verhältnisse, die den menschlichen Beruf zum Glück ebenso paradoxal erscheinen lassen. Die Bemerkung Korolenkos enthält in der Tat ein wichtiges Stück sozialer Hygiene. Glück macht die Menschen geistig gesund und rein, wie Sonnenlicht über einem offenen See am wirksamsten das Wasser desinfiziert. Damit ist auch gesagt, dass in abnormen sozialen Verhältnissen, und abnorm sind im Grunde genommen alle auf sozialer Ungleichheit basierten Verhältnisse, die verschiedenartigsten Seelenverkrüppelungen zur Massenerscheinung werden müssen. Unterdrückung, Willkür, Unrecht, Armut, Abhängigkeit und auch eine zur einseitigen Spezialisierung führende Arbeitsteilung als ständige Einrichtungen modeln die Menschen geistig in bestimmter Weise und zwar auf beiden Polen. Der Unterdrücker wie der Unterdrückte, der Tyrann wie der Kriecher, der Protz wie der Schmarotzer, der rücksichtslose Streber wie der indolente Bärenhäuter, der Pedant wie der Hanswurst sind gleichermaßen Produkte und Opfer ihrer Verhältnisse. Gerade diese besonderen psychologischen Abnormitäten, sozusagen der schiefe Wuchs der Menschenseele unter der Einwirkung alltäglicher gesellschaftlicher Verhältnisse, haben bei Gogol, Dostojewski, Gonscharow, Saltykow, Uspensky, Tschechow und anderen Schilderungen von Balzac'scher Wucht gefunden. Die Tragödie der Trivialität eines ganz gewöhnlichen Alltagsmenschen, wie sie Tolstoi in Iwan Ilitschs Tod geliefert hat, steht wohl einzig in der Weltliteratur da. Namentlich aber für die Kategorie jener kleinen Schelme, die ohne bestimmten Beruf untauglich zum richtigen Erwerb zwischen Schmarotzerdasein und gelegentlichen Konflikten mit dem Strafkodex herumgeworfen, den Abfall der bürgerlichen Gesellschaft bilden und von dieser Gesellschaft im Westen durch die bündige Tafel betteln, hausieren, musizieren, verboten, von der Schwelle gewiesen werden, für diese Kategorie vom Typus des Ex-Beamten Popkow im vorliegenden Buche findet die russische Literatur seit jeher ein lebhaftes künstlerisches Interesse und ein gutmütiges Lächeln des Verständnisses. Mit Dickens'scher Warmherzigkeit, aber ohne seine gut bourgeoise Sentimentalität, vielmehr mit großzügigem Realismus, rechnen die Turgenew, Uspensky, Korolenko, Gorki, all diese Schiffbrüchigen, ebenso den Verbrecher wie die Prostituierte, einfach zur menschlichen Gesellschaft als Gleichberechtigte mit und erzielen gerade dank dieser weitherzigen Auffassung Schöpfungen von größter künstlerischer Wirkung. Mit besonderer Zärtlichkeit und Feinheit wird in der russischen Literatur die Kinderwelt geschildert, wie bei Tolstoi im Krieg und Frieden und in der Anna Karenina, bei Dostojewski in den Karamasows, bei Gonscharow im Oblomow, bei Korolenko in den Erzählungen In schlechter Gesellschaft und Des Nachts, bei Gorki in den Drei Menschen. Es gibt einen Roman von Zola, Page d'Amour, aus dem Zyklus Rougon-Macquart, in dem das seelische Drama eines vernachlässigten Kindes im Mittelpunkt der Handlung steht und in ergreifender Weise geschildert ist. Hier ist aber das von Geburt kränkliche, hypersensible Mädchen, das durch einen kurzen, egoistischen Liebesrausch der Mutter tödlich ins Herz getroffen, wie eine kaum erschlossene Knospe verdorrt, doch nur ein Beweismittel des Zolaschen experimentellen Romans, ein Mannequin, an dem die These von der Vererbung dargestellt wird. Für die Russen ist das Kind und dessen Psyche ein selbstständiges, vollwertiges Objekt des künstlerischen Interesses, ein ebensolches menschliches Individuum wie der Erwachsene, nur natürlicher, unverdorbener und namentlich wehrloser gegen die sozialen Einflüsse. Wer einen von diesen Kleinen ärgert, dem wäre besser, ihm würde ein Mühlstein an den Hals gehängt und so weiter. Die heutige Gesellschaft ärgert aber Millionen dieser Kleinen, indem sie ihnen das Kostbarste und Unersetzlichste raubt, was ein Mensch sein eigen nennen kann, eine glückliche, sorglose, harmonische Jugend. Als Opfer der gesellschaftlichen Verhältnisse steht die Kinderwelt mit ihren Leiden und Freuden dem Herzen des russischen Künstlers besonders nahe und wird von ihm nicht in dem falschen spielerischen Ton behandelt, mit dem die Erwachsenen zumeist zur Welt der Kinder herabsteigen zu müssen glauben, sondern im aufrichtigen und ernsten Ton der Kameradschaft, ohne jede unbegründete Selbstüberhebung des Alters, ja, mit innerer Scheu und Ehrfurcht vor dem unberührt Menschlichen, das in jeder Kinderseele schlummert, wie vor dem Golgatha-Weg des Lebens, der vor jedem Kinde offen liegt. Ein wichtiges Symptom des geistigen Lebens der Kulturvölker ist die Stellung, die der Satire in ihrer Literatur zukommt. Deutschland und England sind in dieser Hinsicht die zwei Gegenpole der europäischen Literatur. Um den Faden von Hutten bis Heine zu spannen, müsste man schon Grimmelshausen zu den Satirikern rechnen, was doch nur bedingt angeht. Und auch dann bieten die Zwischenglieder das Bild eines erschreckenden Niedergangs im Verlaufe von drei Jahrhunderten. Von dem genial-fantastischen Fischart mit seiner strotzenden Natur, in der man deutlich den Hauch der Renaissance spürt, zu dem nüchtern barocken Moscherosch und von Moscherosch, der immerhin die großen Keck am Bart zauste, zu dem kleinen Philister Rabener. Welcher Verfall! Rabener, der sich über die Verwägenheit jener Leute ereifert, die fürstliche Personen, Geistlichkeit und obere Stände lächerlich zu machen, sich erdreisten, während doch ein braver deutscher Satiriker vor allem lernen müsse, ein guter Untertan zu sein, hat denn auch die sterbliche Stelle der deutschen Satire bloßgelegt. In der nachmärzlichen Literatur fehlt die Satire höheren Stils so gut wie ganz. In England hat die satirische Gattung seit Beginn des 18. Jahrhunderts, seit der großen Revolution, einen beispiellosen Aufschwung genommen. Nicht nur hat die englische Literatur eine Reihe solcher Meister wie Mandeville, Swift, Sterne, Sir Philip Francis, Byron, Dickens hervorgebracht, in welcher Corona natürlich Shakespeare für die Falstaff-Figur allein der erste Platz gebührt. Die Satire ist hier aus einem Privilegium der Geistesheroen zum Allgemeingut. Sie ist sozusagen nationalisiert worden. In politischen Pamphleten, Libellen, Parlamentsreden, Zeitungsartikeln funkelt sie seit jeher ebenso wie in der Dichtkunst auf. Sie ist so sehr tägliches Brot, normale Luft der Engländer geworden, dass man zum Beispiel in den höheren Töchtererzählungen einer Croker mitunter ebenso ätzende Schilderungen der englischen Aristokratie finden kann wie bei Wilde, Shaw oder Galsworthy. Häufig wird diese Blüte der satirischen Gattung aus der alten politischen Freiheit Englands abgeleitet und durch sie erklärt. Ein Blick auf die russische Literatur, die in dieser Hinsicht neben die englische gestellt werden kann, beweist, dass es nicht sowohl auf die Verfassung eines Landes wie auf den Geist der Literatur, nicht auf die Institutionen, sondern auf die Gesinnung der führenden Kreise der Gesellschaft ankommt. In Russland hat sich die Satire seit der Entstehung der modernen Literatur aller ihrer Gebiete bemächtigt und auf jedem Hervorragendes geleistet. Puschkins Poem Eugen Onegin, Lermontows Novellen und Epigramme, Krylows Fabeln, Ostrowskis und Gogols Komödien, Nekrassows Gedichte, sein satirisches Epos Wer lebt in Russland frei und glücklich, gibt selbst in der schwierigen deutschen Übersetzung Fußnote in Reclams Universalbibliothek einen Begriff von der köstlichen Frische und Farbigkeit seiner Schöpfungen. Sind ebenso viele Meisterwerke, jedes in seiner Art. Endlich hat die russische Satire in Saltykov, Schtschedrin ein Genie hervorgebracht, das für die grimmige Geißelung des Absolutismus und der Bürokratie eine ganz eigenartige literarische Form, eine eigene, unübersetzbare Sprache erfunden und die geistige Entwicklung der Gesellschaft in tiefgreifender Weise beeinflusst hat. So vereinigt die russische Literatur mit hohem sittlichen Pathos künstlerisches Verständnis für die ganze Tonleiter menschlicher Empfindungen. So hat sie mitten in dem großen Gefängnis, in der materiellen Armut des Zarismus ein eigenes Reich geistiger Freiheit und üppiger Kultur geschaffen, in dem man atmen und an den Interessen und geistigen Strömungen der Kulturwelt teilnehmen konnte. Dadurch vermochte sie auch eine soziale Macht in Russland zu bilden, Generation um Generation zu erziehen und für die Besten, wie Korolenko, zur wahren Heimat zu werden. Ende von Abschnitt 1, gelesen von Martin Harbecke.